Stadt, wenn du den suchst, drüben in Industriegebiet 2. Geh am Epic Center entlang, da ist auch schon lange vorbei. Durch die Brennnessel-Distelfeld bis zum Lager drüben bei Frings. Giftmüllfässer sind jetzt da drin und dahinter hältst du dich links. Traf vor Häuschen dann ganz rechts. Dies Gebäude, das steht ganz frei. Nennen sie jetzt die Haus vor Grensch, ist die alte Lackiererei. Alle Scheiben sind da noch drin und riecht auch so wie früher noch. Da geh rein die Halle durch, geradeaus dann hinten hoch. Meisterbude aus Glas, von da kannst den ganzen Betrieb übersehen. Da aus Onkel Richard jetzt muss die steile Treppe hochgehen. Bringen Pülleken Klaren mit, hörst ihn sicher von weitem schon. Marmor, Stein und Eisen bricht, singt er und spielt Bandone an. Auf dem Sofa im Schneidersitz hockt er da im Drillichanzug, ganz mit Stickern beklebt auf dem Kopf, Tropenhell mit Nackentuch. Sieben Fernsehglotzen sind an, laufen allerdings ohne Ton. Nur beim Testbild stellt er den an, stimmt dann nach seinem Bandoneon. Fotos überall angepinnt, Clara Zetkin und Marilyn, Stalin, Beatles und Denver Glenn. Und die Erde vom Mond gesehen. Den Betrieb fegt er jeden Tag, repariert und bosselt für nix. Alles proper hält er, sagt er, und den Schuss für den Tarix. Jedem hat er erzählt, der glaubt, jetzt an eine Wiedergeburt. Eigentlich wäre er vom anderen Stern vor zigtausend Jahren angesucht. Seine Kumpel aus dem All, die kämen eines Tages an, übernehmen den ganzen Betrieb, und dann wäre er da und den ihr Mann. Wer ihm das eingeflüstert hat, das weiß hier keiner jedenfalls. Außer Kunsthochschule ein paar hat er öfter jetzt am Hals. In der Rundschau Foto von ihm und Artikel, da heißt es dann New Age Avantgarde, alles in eins wär der Mann. Nennen ihn Richie den UFO-Gig. Natürlich ist Onkel Richard bestusst, hier die Leute meinen, aber der hat schon immer mehr gewusst. Überhaupt, wenn du mich so fragst, hier ist alles ziemlich verkracht. Einzig Botschmann ist im Knast, hat bei all die Kasse gemacht. Jürgen ist bei den Nazis jetzt, seine Tochter geht auf den Strich. Viele sitzen jetzt morgen schon, drüben bei Erwin besaufen sich. Onkel Richard lacht da bloß, sagt, geht immer mehr bergab, bis endlich der Erlöser kommt. Brennt's genau besser gleich wieder ab.